Zum Marktensachsten Gründungstag der TVJK gab Jesus de los Angeles Aise Sotolongo, außerordentlicher und bevollmächtigte Botschafter der Republik Kuba in der TVJK, am 13. September in seiner Botschaft ein Essen. Der stellvertretende Vorsitzende des Präsidiums der obersten Fachversammlung der TVJK, Yang Hyung-sop, und die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche waren dazu eingeladen. Zugegen waren dabei die Mitarbeiter der kubanischen Botschaft.